Drittens. Elaine Brew. Ich heiße Elaine und wohne hier in Deutschland schon sehr lang. So 23 Jahre. Und bin arbeitslos. Früher war ich Serviererin und habe jetzt ein Kind, der wird 5. Also bin ich Mutter. Die Engländer sehen die Deutschen natürlich mit ihren Vorurteilen, die leider meist negativ sind. Das hat viel mit der Geschichte zu tun, die 2 Weltkriege, als Deutschland der Feind war. Und auch heutzutage gibt es nicht viele Liebe für ein Land, das wirtschaftlich viel Macht in Europa hat und droht, vielleicht ein immer enger verbundenes Europa zu dominieren. Und man denkt auch, andere Länder werden von den Deutschen erst nach dem Maßstab Sauberkeit und Ordnung gemessen und oft verachtet. Aber positiv Eindrücke gibt es auch. Deutschland hat eine reiche Kulturgeschichte mit großen Philosophen, Dichtern, Musikern, die weltweit verehrt werden. Nach vielen Jahren in Deutschland sollte ich einen persönlichen Eindruck entwickelt haben. Aber es fällt mir sehr schwer, etwas Allgemeines über ein ganzes Volk zu sagen. Man lernt eigentlich nur einige Leute gut kennen, die nicht unbedingt typisch sind. Aber einige Vorurteile sind für mich bestätigt worden. Zum Beispiel diese Ordnung. Wirklich, es ist stärker als in England. Und Konformist muss man sein. Sei es Büroarbeiter, Punker, Grüne oder wie auch immer. Man soll nicht aus den Rahmen fallen. Alle müssen irgendwie gleich sein. Also, in England werden exzentrische Leute akzeptiert, sogar geschätzt. Aber hier nicht. Es hängt vielleicht auch etwas mit, okay, das ist ein Vorurteil, aber mit fehlendem Humor zusammen. Oder einem anderen Humor, sagen wir es so. Ja, und was sonst? Ich fühle mich wohl hier in Deutschland, muss ich sagen, aber ja, ich kann nicht so allgemein einschätzen, wie die Deutschen für mich sind, da ich viele gute Freunde hier habe. Und bei Dingen, die einen nerven, denkt man immer, ach, typisch deutsch. Aber das muss nicht sein. Das findet man in jedem Land.